Hallo und herzlich willkommen zum 67. Themenpodcast des Conancasts. Heute geht es mal wieder um einen Manga-Band, der vor kurzem in Deutschland erschien. Ihr kennt das Prozedere. Das ist in diesem Fall der fulminante Band 78. Und worum es in diesem Band geht, ob der sich lohnt, na, eigentlich doofe Frage, aber werden wir auch noch erläutern. Dem werden wir heute genauer nachgehen. Und das mache ich nicht alleine, denn mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Dann begrüße ich Clemens. Hallo Clemens. Ja, seid gegrüßt. Und zu guter Letzt darf natürlich heute nicht fehlen unser Stargast oder Star-Moderator oder Gaststar, wie man ihn im Band 78 auch hätte nennen können. Das ist Marcel. Ach nee, das ist Kevin. Hallo Kevin. Guten Abend, Philipp. Guten Abend, alle Zuhörer. Tja, Marcel ist gerade weggefahren, ne? Also deswegen entschuldigen wir uns. Mit dem Zug, hat den nächsten Zug genommen, ne? Ja, gut, dann schauen wir uns den Band doch mal schön an von außen. Ihr kennt das ja schon. Ja, vorne sehen wir Conan in einem blauen Outfit, das eher dunkelblau wirkt. Sehr nett übrigens, auch in Anlehnung an den Band, sehr mysteriös und schön. Vor allem auch in Kombination mit dem Hintergrund, den ich sehr gelungen finde, auch wenn er ein bisschen für meinen Geschmack dunkel gehalten ist, ja. Wie ich finde. Der hätte man noch ein bisschen mehr zur Geltung bringen können, aber naja, da war es im japanischen Original doch ein bisschen besser, muss ich ehrlich gesagt sagen. Finde ich auch, ja. Oder noch ein bisschen Im mehr. Im japanischen Band sieht man noch die schöne, den Sonnenuntergang quasi, mit der rötlichen Färbung im Himmel. Und ich finde auch, das alles sehr schön zur Geltung, ja. Ich finde auch den Rauch schöner, muss ich sagen. Hier wirkt der irgendwie so aufgeblasen und da wirkt er so schön, als würde der Zug ganz schnell fahren. Schneller, ja. Und auch die Brücke. Oder was auch immer das sein soll. Ist wahrscheinlich eine Brücke hier, ja, auch, ne? Ja, klar. Also, die ist hier in diesem Fall ein bisschen, naja. Aber auch an Japan besser finde ich die Farbgebung von des Bandes. Das nämlich, sowieso, ja. Ja, in Japan hat der Band, wie Conans Outfit, auch blau. Also der Conan-Schriftzug erscheint in blau. Bei uns ist der Conan-Schriftzug in grün. Wir erinnern uns an grün. Band 77 hatte auch grün. Ein dunkleres grün, ja, aber es ist selten, dass eine ähnliche oder beinahe gleiche Farbkombination direkt aufeinander folgt. Das letzte Mal war's? War das, na, weißt du noch, Band 48, 49 oder gab's danach noch eins? Ich habe auch eine die gefunden. Ist mir jetzt so in Erinnerung geblieben, wo es, aber das war ein deutlicherer Unterschied, fand ich. Also das war ja doch ein helleres Grün als ja. Hier, oder? Ja, also. Ja, das stimmt. Ein anderer Grünton. Es gibt noch einen anderen Grünton, genau. Bei Band 27 sieht man den auch. Der 27er Grün ist heller. Band 48, 49 kann man sich ja gut merken, da ja auch da ein Organisationsfall stattfindet. Direkt von 48 auf 49, genau. Sonst alles schön, auch die Story an der Seite geht weiter. Conan sitzt jetzt unten, guckt ziemlich blöd. Mal sehen. Ja, er schaut nach oben und ärgert sich. Ich habe mir jetzt mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hatte. Die Story mit den Bildern an der Seite geht doch schon recht früh los. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, gesagt... Ab 25 gesagt, oder so? 25 und das geht, glaube ich, schon bei Band 10 oder so los. Also man ist natürlich immer schwierig, das zu interpretieren, aber ich glaube... Ich meine da irgendwie eine also ab 25 Abfolge ist mehr als nur den Kopf. Kann man drüber streiten, glaube ich. Ja, kann man. Definitiv. Ja, auf der Rückseite der Verweis auf Mystery, dann im Hintergrund die Mauer, was auch sonst. Dann der einleitende Text, den ich sehr gut finde, vor allem besonders auf die Organisation zugemünzt, auf den Mystery Train, wo man gleich heiß gemacht wird, auch wieder sehr gelungen. Dann noch kurze Hinweise. Aber auch in Bezug auf den vergangenen Band. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann weiß man gleich noch, was los war, worauf man sich jetzt freuen kann im kommenden Band. Und ja, noch ein kurzer Hinweis auf die anderen beiden Fälle, die auch im Vergleich dazu gut abgehandelt wurden hier mit dem kleinen Hinweis. Ich meine, das Hauptaugenmerk dieses Bandes liegt eben auf dem ersten Fall, dem Mystery Train Fall, und nicht auf den anderen beiden. So traurig das sein mag, aber... Klar, es gibt Fälle, die sind besser als andere und wichtiger als andere. Was wir ja auch haben, ist diesmal, dass die Fälle diesmal hinten in der richtigen Reihenfolge angesprochen werden. Das hat es, glaube ich, letztes Mal kritisiert, oder? Ja, es kommt hin und wieder vor, dass einfach durcheinander geworfen wird und... Interessant ist ja auch, dass Bourbon separat von den Männern in Schwarz genannt wird. Also die Redakteure haben anscheinend die Männer in Schwarz mehr so Gin und Wodka im Blick, vermute ich. Na, ich glaube eher... Und man möchte Bourbon eher hervorheben. Genau, oder? Ja, weil wenn man sagt, ja. Männer in Schwarz, dann denkt jeder zuerst an Gin und Wodka. Genau, ja, weil es einfach, das sind cool Charaktere. Von Anfang an waren es immer die Männer in Schwarz, ne? Aber Bourbon, wenn man Bourbon sagt, dann bumm, hat man ihn gleich auch im Visier nochmal. Das ist eine Ausnahmeperson, mit die man irgendwie nicht mit der Organisation bisher so identifiziert, weil einfach bisher die Frage darum, wer Bourbon ist, drehte sich ja bisher um Sera, Okia und Amuro. Und demnach ist die Person eher mehr in die Haupthandlung eingebunden, also in die eigentliche Handlung von Detektiv Conan, als in die Handlung mit der Organisation. Von daher... Ja, Jin hat ja auch Bourbon selber einmal charakterisiert, dass er eher selbstständig ist, ne? Als die Gin und Wodka Klassik, ne, mäßig immer zusammen herumlaufen und Bourbon eher da selbstständig agiert und das auch kritisiert hat. Wobei er ja genug Kontakt mit Wermut zu haben scheint. Ja, das ist aber auch der einzige große Kontakt, kann man sagen, weil auch sonst erzählt er... Naja, aber wir wissen ja nicht, wie viel Kontakt zwischen Bourbon und Anokata besteht. In der Tat, noch nicht, nee. Oh, nicht mal in Japan? Oh. Wir sind ja spoilerfrei, deswegen habe ich gesagt, noch nicht für den deutschen Stand. Oh, hey, gut. Jedenfalls, das angesprochene Outfit am auf der Vorderseite, das Con anhat, sehen wir schön hinten, ne, im Schlüsselloch. Genau, ja. Da sehen wir nämlich ein... mehr oder weniger bekannten Charakter, nämlich genau, den Namakai, den kennen wir ja, sein Debütband 65, ne? Schön genau. Bei diesem Raubüberfall. Oh, das ist ewig her, mein Gott. Mit der Basecap und Schirmmütze und ja, hier haben wir ihn diesmal mit einem Hut zu sehen und eben diesem extravaganten Outfit, Mystery Outfit in Blau. Und ja, er ähnelt eben deswegen Namakai Akai und hat eben auf der rechten Seite Wange diese Narben. Hat sogar das gleiche T-Shirt unten drunter an, wie Conan vorne. Fragt sich, ob die das vorher gewaschen haben oder nicht. Ach doch, waschen? Damit es klein wird. Ja, genau. Da muss er noch reinschnüpfen. Ja, das war jedenfalls bislang so eher der Wortkarge-Typ, dieser Namen Akai, ne? Er hat eigentlich bislang gar nichts gesagt, oder? Nee, bisher nicht. Das war ja ein großes Mysterium, dem viele Fans auch nachgegangen sind und da diverse Theorien aufgestellt haben. Und die dürften jetzt vielleicht sogar ans Licht kommen mit diesem Band. Man höre und staune. Ja gut, dann würde ich sagen, wagen wir mal einen Blick ins Innere. Uah, da fliegt uns gleich die Handgranate entgegen, nicht wahr? In der Tat. Und da kommen wir auch ganz schön ins Schwitzen, so wie Aoyama. Und diese Handgranate, die dürfte uns im späteren Verlauf des Bandes noch begegnen. Werden wir aber nicht erwähnen, weil das ein Spoiler ist und wir hier spoilerfrei bleiben. Also keine Spoiler für euch diesmal. Wir reißen die Fälle nur an, wie gehabt. Genau, und wie Philipp jetzt es auch gehandhabt hat, werden wir natürlich diverse Anspielungen tätigen, die ihr dann verstehen werdet, wenn ihr den Inhalt kennt. Genau, also am besten einmal vorher anhören und dann, wenn ihr den Band gelesen habt, nochmal anhören. Habt ihr unseren Podcast zweimal gehört, macht aber nichts. Genau. Dann haben wir eine schöne Einleitung von Aoyama über ein paar spezielle Dinge, bei denen sich Clemens bestimmt ein bisschen schlau gemacht hat, wie ich Clemens kenne. Ja, also ich kenne mich zwar ein bisschen in Sachen Präfektur Totori, habe ich mich mal schlau gemacht, aber im Speziellen jetzt nicht über den Totori Airport, den Aoyama vielleicht sich irgendwann mal als Totori Conan Airport vorstellen könnte. Insofern weiß ich nur, und das wisst ihr, denke ich mal auch, dass eine bekannte Vorwahl aus Totori kommt, nämlich die der Büchse der Pandora, die geschlossen bleiben soll, nämlich die von Aoyama, die Telefonnummer. Anokata meinst du? Ja, vielleicht auch. Naja, von Aoyama vielleicht dann auch. Dann ist das sie, ne? Von Aoyama. Ja, hat jemand angerufen? Das wird dann sein Cameo-Auftritt. Ja, genau. Ja. Der Boss der Organisation ist Aoyama. Aoyama. Hey. Genau. Tja, und bis dahin erreicht ihn dann die Handgranate von Conan, ne? Wie man es schön auf seinem Todesbild sehen kann. Ja, hoffentlich nicht. Ja, schlimm, hoffentlich nicht. Dann war es ja. Dann wird ja das letzte Kapitel dann sein. 78 Mal sind schon gestorben, ne? Ja, dann blättern wir eine Seite weiter. Da sehen wir wie immer diese Hinweise. Steffen Hautog und so weiter und so fort, die ich schon persönlich treffen konnte, nicht wahr, Kevin? Ja, erzähl nochmal wo und wann und was war da genau. Nein, ist schon gut. Ich ansonsten will das jetzt... könnt ihr in die 5 letzten Podcasts reinhören. Da hört ihr die Geschichte nochmal. Ich will jetzt nicht weiter breit treten, aber ich habe ihn wirklich getroffen. Ich habe ihm sogar... Ja, die Hand geschüttelt habe ich ihm nicht, aber fast. Dann sehen wir Shinichi und Conan auf dem alternativen Cover mit einem schönen Klapp-Handy von Oni. Oder auch nicht. Was hat's denn damit auf sich, Kevin? Ja, von wegen alternativ. Bezogen auf diesen Band hat es gar nichts mit auf sich. Wir haben wieder EMA vor uns, die ein paar Bilder von früher neu recyceln. Ich habe hier nichts gegen Umweltschutz, aber das schont die Umwelt nicht. Von daher unnütz. In Band 78 der japanischen Variante haben wir Shinichi und Conan. Und Conan trägt einen Ring. Ja. Und wir kennen aus Band 77 diesen Ring schon. Das ist nämlich dieser Ring, der zum Mystery Train, damit genau, man rein darf, ne? Oder wie war das? Ja, genau. Genau, Mystery Train Pass, genau, so hieß er. Ja, und der fehlt in Deutschland natürlich wie immer. Wir werden ihn aber wie immer im Newsblog zum Podcast veröffentlichen, nicht wahr? Genau, und wir treffen ihn auch noch in diesem Band wieder, nämlich schon auf der ersten Titelseite des ersten Kapitels, wo Conan ihn schön ins Bild hält, damit man gleich weiß, aha, jetzt kommt nicht noch ein Filler-Fall, sondern es geht wirklich los mit diesem Fall, der im letzten Band am Ende angekündigt wurde. Das ist nämlich der Mystery-Train-Fall, über den eigentlich, wenn man ein bisschen in der Detektiv-Conan-Szene im Internet aktiv ist, bei uns im Forum mal schaut, der dürfte schon über den Mystery-Train irgendwo mal gestolpert sein. Ja, okay. Der wenn ich, ja, blutend den Berg runter, ja, könnte man meinen. Ja, genau. Also, ja. Den Berg runter geworden. Ja, also, man hat von ihm viel gehört. Die Erwartungen vor allem für deutsche Fans, also für mich, sind sehr hoch gewesen. Man hört immer davon, man hat ein paar kleine Details auch schon erfahren, aber jetzt endlich, auch für uns deutsche Fans, ist es soweit. Der Mystery Train ist in voller Länge da und wir schauen mal rein, oder? Genau, ich stell dir mal kurz vor, und zwar geht es gleich gut los für die Haupthandlung, indem wir den Porsche 356 A sehen, der natürlich nur von einer Person gefahren werden kann, das ist Wodka. Und neben ihm sitzt natürlich noch Jin, der mal wieder raucht und ja, die unterhalten sich mit Wermut, die in einem bestimmten Apartment sitzt, sehr freizügig übrigens, also macht sie hier einen auf Szene. Das ist eine besondere Szene, ja. Ja, und Wermut will Sherry auflauern, da sie Informationen von Bourbon bekommen hat, dass sich Sherry an Bord des Mystery Train befinden soll. Dann gleich direkt der Schwenk zum Bahnhof Tokio, wo der Mystery Train gerade in den Startlöchern steht. Ja, die Detective Boys, Ran, Sonoko, wer noch? Sera ist auch mit dabei, Kokoro natürlich. und 4, 5, 6, wie viele? Auf jeden Fall eine Handvoll. Eine Handvoll von weiteren Fahrgästen. Genau, demnach stellt sich hier Kokoro auch direkt als Kokoro Poirot, wie es hier so schön heißt, vor. Da ist auch ein kleiner Unterschied zum japanischen Original. Dort stellt sich nämlich als Poirot Mori vor, was ich eigentlich besser gelungen finde, aber im Endeffekt ist es hier korrekter. Nee, naja, Moment mal. Im Endeffekt auch hier aber auch falscher. Da kann man sich überstreiten, ja. Weil das japanische Original wurde ja dann... Aber es ist nicht das Aoyama-Original. Stimmt. An Bord des Mystery Train wird dann eine Person ermordet und die Detective Boys glauben erst, es handele sich dabei um das Mystery Quiz, das an Bord des Mystery Train immer jedes Jahr abgehalten wird. Aber stellt sich dann schnell heraus, dieser Mord war echt und sie suchen die Leiche, aber sie finden sie nicht mehr, denn plötzlich scheint der siebte Waggon, in dem sie die Leiche gefunden haben, verschwunden zu sein. Und jetzt natürlich die Frage... Wo ist diese Leiche? Wer ist der Täter? Wo ist der Waggon? Was ist überhaupt passiert? Und was ist eigentlich mit der Organisation los, die an Bord dieses Zuges sein sollte und Sherry auflauern wollte? Man sieht dann Gin und Wodka am Endbahnhof stehen, darauf wartend, dass der Zug endlich einfährt. Und später stellt sich noch heraus, dass gewisse weitere Gäste an Bord dieses Zuges sind, die erst eine gewisse Brisanz in diesen Fall auch hineinbringen. Das sind nämlich das sind Subaru Okia, Toru Amuro, Yukiko, Wermut ist auch mit an Bord und da dürfte man schon erkannt haben, natürlich der Narbenmann ist auch mit dabei, wer es nicht erkannt haben sollte im Schlüsselloch, der Narbenmann ist hier, da stellt sich nun die Frage, wie das ausgehen wird, ob es eine Konfrontation gibt. Und ein Special Guest. Genau. Ja, also es ist ja insgesamt... soweit ich das überblicken kann, spontan, der dritte Fall, in dem ein Zug eine gewisse Rolle spielt, nach dem Shinkansen-Mord im Shinkansen-Fall und dem ganz alten mit Gin und Wodka, ja, als der Zug in die Luft fliegen sollte, es trat ja schon mal so ähnlich etwas auf, eine Bombe. Ja, und ich weiß nicht, ob es damals C4 war, aber das wurde, glaube ich, nicht genannt. Jedenfalls... ist es schon mal nett, wieder mal so einen Fall zu haben und diesmal einen wirklichen, richtigen, großen Organisationsfall. Denn dieser Zug ist ja eine Art auch wieder verschlossener Raum, ne? Und ja, abgeriegelter Raum. Ein Und verschlossener Raum in einem verschlossenen Raum. tja, in der Tat, ne? Das machen sich natürlich Gin und Wodka zunutze, aber das kennen natürlich die, die den Inhalt gelesen haben. Jedenfalls in diesem abgeriegelten Raum sind ja dann, ist das so eine Art Kammerspiel. Also wir haben dann hier viel Maskerade. Hier, man weiß nicht, wer ist wer, was wird geschehen, Was ist was? und wie wird das Ganze enden, was ist Who was, is he, genau. ne? Genau. Ja, who is he, genau. Ja, und ist schon recht interessant generell, und ich bin natürlich vielleicht nicht ganz so wahnsinnig, wie Marcel es ist, aber ich bin dennoch, mag sehr gerne Züge. Und ja, insgesamt, wie soll ich das vorantreiben? Also ich finde, es ist einfach ein sehr bedeutender Fall, in dem einiges aufgeklärt wird, wie immer nicht alles. Aber deswegen, also er hat mir sehr gut gefallen. Der Fall ist recht gut, also man kann ihn recht gut nachvollziehen. Ist nicht sonderlich herausragend in seinen, ja, in seinem Hintergrund, im Ablauf, aber er ist akzeptabel. Und dafür, dass eben viele interessante Charaktere hier auftreten, werten diese natürlich den Fall nochmal enorm auf. Sodass ich auf jeden Fall, das klingt vielleicht gar nicht so, aber ich habe mich tatsächlich spontan entschieden, diesem Fall die volle Punktzahl zu geben. Und werde auch nicht weiter überlegen, sondern bleibe bei diesen und gebe daher 5 von 5. Züge. Ja. Das wäre doch zu einfach, komm. Was bin ich jetzt? Oh je. Oh Ich je, 5 von nehme. 5, oh je, okay. Gut, also, dann Nee. komme ich mit meiner Bewertung. Ja, noch eine Kleinigkeit. Und zwar, oder ich nehme 5 von 5 C4 Bomben. Oder jedenfalls gibt es hier einen Charakter der Verdächtigen. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist. Ich finde, er hatte schon ähnliche Gesichtszüge wie ein sehr bekannter Politiker in Deutschland. Aus einer dunklen Vergangenheit. Ja, genau. Also der bekannteste Deutsche, glaube ich, Der mit dem Bart, den man im Kevin. Ausland so Ich kennt. schau mal. Ja, das ist genau Satoru Ando. Ich weiß nicht, also ich habe zwar im ersten Moment nicht daran gedacht, aber gab es manchmal so ein Ich habe paar sofort daran gedacht, als ich Gesichtsausdrücke. das Kapitel das erste Mal gelesen habe. So ein paar Ah, Gesichtsausdrücke. ah, ah, ah, ach so. Ach, den, Okay, Ja, einfach nur die gekämmten Haare und ja. Weiter, ja. Wen meint ihr, ja. Also dass ich sowas noch Politiker schimpfen kann, so unglaublich. Gut, danke schön. Ich möchte auch im Vorfeld sagen, 5 von 5 Hüte vom Band, wie man Die wollte ich vorhin auch sagen kann. geben, verdammt. Ehrlich? Nein, ich vergebe was anderes. Okay, Gut. gut. Also, ich vergebe 5 von 5. Warum? In diesem Band taucht eine Unzahl an Charakteren auf, die es absolut verdient hat, aufzutreten. Die Spannung ist enorm, vor allem für mich, der keine Ahnung hat oder wenig Ahnung hatte von der Handlung an sich. Und das Beste daran finde ich, keiner der wichtigen Charaktere wirkt irgendwie reingequetscht oder aufgezwungen. Die haben alle wirklich wichtigen Part. Ja, nee, das wäre schon. Auf jeden Fall wirklich gut mit reingebaut. Der Gaststar ist auch wunderbar rein implementiert, wirklich grandios gemacht. Ich habe nie damit gerechnet. Das war so ein Überraschungsmoment für mich. Ich war völlig aus dem Häuschen, obwohl ich kein Fan von diesem Gast bin. Toll gemacht, wirklich Wahnsinn. Da feierten sich auch die Informationen Wir auch. haben uns ja auch zuerst reingelegt mit dem Gaststar, nicht Ja, wahr? absolut. Also, wow, tolle Sache. Ich bin immer noch aus dem Häuschen. Und ja, also, ich kann gar nicht genau in Worte fassen. Das sind, wenn ich mir die vorigen Organisationsfälle, also Band 70 zum Beispiel anschaue, wo es mit Werben mit dieser Frage einfach mal immer mehr zugespitzt hat, wo jetzt endlich mal, ne, die Wahrheit rauskommt und es so fulminant weitergeht, auch nach dem Mystery Train Fall. Das ist einfach genial gelöst, kreativ gelöst, 5 von 5. Ja, Zunächst einmal, ich finde, man kann diese ganzen Organisationsfälle eigentlich gar nicht vergleichen. Ob du jetzt diesen Fall aus Band 58 hast oder den, wo sich Wermut und Jody gegenüberstehen oder, welchen gab es noch, Episode 425. Das sind einfach, irgendwie haben die alle irgendwas ganz Spezielles und ich würde gar nicht sagen, dass der eine besser ist als der andere oder dass der aktuelle Mystery Train Fall, der auch einen dieser Höhepunkte jetzt darstellt, besser oder schlechter ist als ein anderer, da wäre für mich die Messlatte viel zu hoch. Die sind irgendwie alle bei 5 von 5, so oder so. Also habe ich mir meine Bewertung vorweggenommen, Mist. Aber, ja, also ich finde den Fall auch sehr, sehr, sehr genial. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Also ja, mir geht's ganz genauso. Alles, ich glaube, da geht es uns allen so, ja. Alles genial. Ich finde vor allem den Witz, den auch dieser eigentlich so ernste Fall hat, am Anfang mit Kokoro, wo es gibt einfach so viele Momente, wo man trotzdem schmunzeln kann, obwohl es eigentlich gar nicht zum Schmunzeln gibt in diesem Fall. Auch der Gast lädt nochmal zum Schmunzeln ein später. Genau, ja. Der Bezug zum Mord im Orient Express, wenn man den Roman gelesen hat von Agatha Christie, da versteht man auch noch einige Anspielungen noch mehr. Und das ist noch ein extra Plus. Das Ende war für mich der einzige Wermutstropfen, wo ich gar nicht so genau weiß, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ja, ich muss auch hinzusagen, es gab da so eine Szene, einen Zwischenteil, in dem ein Organisationsmitglied von, also mit dem, mit einer Person des Konter-Teams geredet hat. Und da kamen schon ein paar interessante Dinge zur Sprache, nämlich wie dass das Organisationsmitglied nämlich schon herausgefunden hat, wie der Hase hier läuft. Und toll dann, gemacht! Genau, und dann ladet dieses Organisationsmitglied alles mögliche ab, wo man denkt, boah, das hätte doch schon die Lösung sein können. So hätten das Team Conan gewinnen können. Dieses Hin und Her, das wir auch in Band 58 immer hatten, wo Kirin befreit werden wollte, wo man dachte, die einen werden vorne, die anderen sind vorne, das dann sind doch so die super. Vorne, dies und das und jenes. Ja. Und man weiß gar nicht mehr, was genau ist, weil irgendjemand hat einen Ass im Ärmel und dann ist aber doch wieder alles anders. Und das ist einfach so genial. Und auch im Japanischen, muss ich dazu sagen, war es ja so, dass nicht nur die Kapitel online gingen, also, was heißt online, die wurden veröffentlicht, sondern es gab auch noch einen extra Trailer dazu fürs Fernsehen, 15 Sekunden. Ja. Es gab eine eigene Rubrik auf der Website von Shogakukan mit Informationen über alle möglichen Charaktere und auch Shuichi Akai. Und es gab noch ein extra Plakat, das an das Plakat vom Mord in Orient Express angelehnt war, wo diverse Charaktere drauf zu sehen waren, das wirklich mega genial ist und wo ich sehr schade finde, dass nicht nach Deutschland gekommen ist, aber wenn man mal so guckt, was da für ein Aufwand betrieben wurde damals, dann wissen jetzt auch die deutschen Fans, dass das irgendwo rechtfertigt ist. Es gab noch nie bei Detective Conan einen Fernsehtrailer. Jetzt auf einmal hier bei diesem banalen Fall eigentlich, der vorher, wo man gar nicht dachte, ist Kapitel 818. Es gab bisher nie einen Organisationsfall abseits der 100er Jubiläen. Ja, und das wird da ausgenutzt haben, ne? Zack, auf einmal hier ein Trailer, dies, das, alles. Und es ist einfach genial. Also alles zusammen, ja, perfekt. Und der Fall an sich, muss ich sagen, ist lösbar. Ich meine, die Hauptfälle bei Organisationsfällen sind jetzt immer nicht die allerbesten, okay. Aber wenn ich mir den Kaufhausfall angucke, der war schlecht. Hier konnte man miträtseln, hätte es auch als deutscher Fan rausfinden können, wenn man so intelligent gewesen wäre. Also nicht. Gut, 5 von 5 Okia-Brillen vergebe ich. Ja, ihr habt ja soweit schon den Fall in höchsten Tönen gelobt und was ja auch... Jetzt kommt 1 von 5. was ja auch voll berechtfertigt ist, also da, das kann man gar nicht abstreiten. Ich erinnere mich noch, wie wir damals den Fall im Japanischen besprochen haben und ich vergebe genau dieselbe Bewertung wie damals. Und wer sich noch erinnert, ich habe damals 5 von 5 Mystery Train Passrings vergeben. Und genauso wird es auch heute sein, weil wir ja eben schon in vielerlei Ausführungen gehört haben, was den Fall so einzigartig macht. Für mich ist auch noch ein sehr guter Pluspunkt, dass eben dieser Fall komplett in diesem Band abgehandelt wird. Also er wird nicht unterbrochen. Ja, das finde ich auch. Und man kann ihn von Anfang bis Ende verfolgen und auch nochmal bei der Fallaufklärung vielleicht zurückblättern, was nachgucken, was nachvollziehen. Der Fall ist wirklich nachvollziehbar, kann ich sagen. Also man kann ihm gut folgen und auch die Handlungen um die Organisation rum. Es wird einiges aufgeklärt. Es sind wieder ein paar Fragen, stellen sich wieder. Und Ja, wie gesagt, es ist ein Hin und Her im Kampf zwischen Conan, der Organisation und Bourbon, wie es auch hinten schon im Text gesagt wird. Und ja, man kann eigentlich keine Kritik so gesehen an dem Fall finden. Also wirklich ein Top-Fall und auch der beste des Jahres, kann man schon sagen. Ja, absolut. Also für mich, das muss ich nochmal reinwerfen, absolut der beste Fall des Jahres, das Highlight des Jahres, also der Punch des Jahres, sage ich schon, ja, der alles des Jahres, so. Was ich noch positiv hervorheben möchte und was mir sehr wichtig ist, was mir beim Lesen des Falls damals gar nicht aufgefallen ist, sind die hervorragenden Übergänge zwischen der Haupthandlung und dem eigentlichen Fall. Wenn es da diese Wechsel gibt von der Auflösung hin zu der Organisation, das finde ich top gemacht. Also da merkt man gar nicht, dass das Sprünge Sehr sind, schön portionell, ne? sondern irgendwie genau richtig dosiert, wenn es gerade ein Ja, bisschen spannend wird, genau, ja. zack mal ein bisschen rüber, dann wieder weg und genauso, dass es passt. Einfach optimal gemacht. Es Also, passt, ja, optimal, ja. da kann man eigentlich gar nicht meckern. Also einer der besten Fälle, auch die Aoyama jemals gezeichnet hat, würde ich sagen. Dem schließe ich mich an. Wir haben ja noch zwei weitere Fälle in diesem Band, die auch noch ein bisschen besprochen werden möchten in Hä? diesem Fall. Da gab's noch mehr? Ja, ich hab den Band dann weggeworfen in die Ecke und dachte, jetzt kommt der Detective Boys Fall, aber da kam tatsächlich noch ein Fall ohne Detective Boys. Was war denn da los, Clemens? Ja, das kann man wohl wirklich so sagen. Was war da denn Man los? weiß es nicht. Also, es fing eigentlich ganz normal an. Nicht ganz normal, es knüpfte eigentlich direkt an die Handlung. Also, wir haben ja hier in Hiroshi Agasas Haus, haben sich nochmal Ai, Conan und der Agasa nochmal über alles Mögliche unterhalten, was nochmal so ein Review, so ein Rückblick, was alles geschehen ist. Das finde ich auch immer höchst interessant, wenn nochmal alles so, der Hintergrund nochmal aufgeklärt werden. Da Ich erfährt man ja auch. eigentlich auch, wie das nochmal Aus einer abgelaufen ist, anderen ne? Sicht auch, von Ai diesmal. Ja, Das fand ich sehr stimmt. nett. Hätte man Weil sonst nicht die ging gewusst. ja ein bisschen, die ging ein bisschen in den Hintergrund, ne? Also da man sah nicht immer alles, wo die jetzt war und alles, ne? Richtig. Das stört Ja. mich auch manchmal, an vorne. Irgendein Mega-Fall und auf einmal Richtig, ja. grillen alle, als wäre gestern gar nichts passiert. Also, hallo. Ja, Die haben auch die Ruhe lassen, Kinder. Ich weiß nicht, was sie das sich stimmt. spritzen da, aber irgendwie. So. Entschuldigung. Schon beachtlich. Ja, und als dass die Detective Boys nicht mitbekommen haben, als Conan plötzlich austickt. Aber na gut. Es geht weiter, denn diesmal ist tatsächlich geht es nicht um Detective Boys, sondern um Kogoro Mori und Sonoko Suzuki, also sie ist wieder mit dabei. Denn es geht diesmal um etwas Bestimmtes, was ich sehr gerne spiele, nämlich Tennis. Und das ist ja ein altbekannter Gegenstand einiger Fälle, London-Fall. beziehungsweise richtig ganz bekannt. Oder dieser Curry-Fall ne, mit der mit dem älteren Herrn, der erhängt Die aufgefunden wurde. Filler-Episode mit Yamamura, Zum Beispiel, gibt es sonst noch was? wo sie Tennis spielen Ja, und wollten und nicht Tennis spielen gehen konnten. und ein Tischtennis mit der Hand. Ja, Tischtennis ist ein anderer Sport. Ja, Tennis. Auch ein Rückschlagsport. Ja, denn Sonoko Suzuki, die hat eine Nachricht von ihrem geliebten Makoto bekommen. Der hat mit Tennis angefangen, ein bisschen zu trainieren. Und sie ist natürlich als Mitglied eines Elite-Tennis-Clubs, die muss natürlich auch was drauf haben, hat sie aber nicht und deswegen braucht sie einen Trainer. Tja, und da haben sie natürlich alle auf dem Weg und hat sie Kogoro, Ran und Korne mitgenommen. Ja, und wer ist dieser Trainer, ein spezieller Trainer? Tja, das erfährt man dann urplötzlich und ist auch sehr überraschend, nicht nur für Conan, sondern auch für den Leser. Ja, und dieser spezielle Trainer, der erregt sehr viel Aufmerksamkeit vor Ort, aus einem ganz bestimmten Grund. Daraufhin entwickelt sich eben ein Fall, bei dem auch dieser spezielle Trainer eine Rolle spielt. Allerdings der Fall selber gar nichts mehr so mit der Person oder mit Tennis zu tun hat. Außer dass vielleicht ein paar Utensilien eine Rolle spielen, nämlich dass der Conan einen Tennisschläger auf den Kopf kriegt und dabei bewusstlos wird. Tja, und dann wachen sie in einem Haus von ein paar Studenten auf, von einer Studentin, und die wollen sich revanchieren und ja, beherbergen dann eben die Familie Mori. Und so entwickelt sich der Fall, dass eben ein Student ermordet wird aus einem bestimmten Grund. Ja, die Motive sind natürlich wie immer sehr unterschiedlich. In dem Fall werdet ihr es dann sehen, denn Conan wacht in dem Raum auf, in dem sich dann tatsächlich dann auch die Leiche befindet. Ja, was für eine schockierende Sache, wenn man aufwacht und vor einem Ja. in dem Raum eine Leiche Schon liegt. gelaufen, ne? Ja. Genau. Kokoro Ja, dürfte es und kennen. genau, wollte ich auch gerade sagen. Der dürfte es wohl wissen, ja. Stimmt, ja. Das war gut. Und dummerweise befindet sich in dem Moment noch die Ehefrau, die Ex-Ehefrau oder wie auch immer in dem Raum. Noch schockierender kann es ja wohl nicht werden. Ja. So, und zurück zu unserem Fall, ne? Also da in dem Raum war dann eben noch eine höhere, erhöhte Temperatur und alles Mögliche. Ja, insgesamt ein doch recht angenehmer Fall. Also er knüpft unmittelbar eben an den Mystery Train Fall an und ja, thematisiert das Ganze noch ein bisschen an zu Beginn vor allem. Danach jedoch nicht mehr ein wenig. Da geht es natürlich um den Fall. Bis er dann am Ende, und das ist dann sicherlich auch wirklich ein Top-Moment in diesem Fall, muss man sagen, als eben die besagte Person mit einer besagten Person, nicht besagten Person, kommuniziert. Und da geht es dann, dass dieses Gespräch ganz am Ende des Falls bestimmt dann auch noch die zukünftige Handlung, den Also, die Verlauf. Zuhörer haben keine Ahnung mehr, was noch los ist, oder? Kann es Die sein? besagte Person spricht mit einer besagten Person über ein besagtes Medium, Nicht besagt. das, Genau. Ja, genau. Jedenfalls sind das besondere Charaktere und die ihr Gespräch, dass die Erkenntnis der besagten Person, des speziellen Trainers, bestimmt dann auch die zukünftige Handlung und Entwicklung, wie der spezielle Trainer auch künftig auf bestimmte Hauptcharaktere einwirken wird. So viel dazu. Und daher gebe ich dem Fall, also er hat mir natürlich sehr gut gefallen, aufgrund der Komponente, dass Tennis auch erwähnt wird. Das spielt natürlich dann auch noch eine Rolle und ich denke, der Fall bringt es. An sich ist er nicht sonderlich, sonderlich, aber ich finde dennoch interessant, also wie es dazu kam, wie die Technik des Täters war, diesen Fall so zu konstruieren. Daher kommt der Fall sogar bei mir noch auf 4 von 5. Was gibt's dann so? Jetzt Bälle, kommen wieder hier. Tennisschläger. Oder, Moment, wie wäre es zum Beispiel mit einem Dietrich? Weiter geht's an euch. Oder einen leckeren Kuchen in eine Torte, die nicht aufgegessen wurde. So, Gut, ja. tschüss. Ich gebe 4,0. Vor allem jedoch, weil diese besagte Person, dieser spezielle Trainer auftaucht. Das hat mich doch sehr schockiert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt nach so einem Mordfall so eine Person erneut einfach. Ja, als wäre nichts gewesen, so, ne? Schnell unter die Ja. Dusche, Deo ran und weiter geht's. Also, genial gemacht. Das war schon ziemlich mutig von dem speziellen Trainer. Hat mir sehr gefallen. Allerdings, mehr hat mir gefallen der Fall an sich. Also, dass Conan neben einer Leiche aufwacht und das hat sicher der Täter nicht so gewollt. Ich fand die Idee toll. Nicht unbedingt sehr ausgereift im insgesamten Feld, weshalb ich einen Punkt ja abziehe. Dennoch 4,0 und ich vergebe Tennisschläger. Ganz klassisch. Ja, ich vergebe meine Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Eistorten in diesem Fall. Clemens hat es ja schon kurz angerissen. Ich fand den Mordfall an sich, ja, okay, es ist ein Mordfall, aber den Trick fand ich jetzt nicht so schön. War nett, dass Shiratori mal wieder mit. Nee, wie heißt der Kollege hier? Das war ein anderer, Yokomiso. Das ist der Ach, Sangoyomo. Yokomiso, ich genau. will, na Die welcher? klingen aber auch alle ähnlich. Ja, welcher ist die nächste Sango, der mit Frage? der Dauerwelle, ne? Dauerwelle, ja, oder? Genau. Sango? Ja. Ja, Okay. genau. Ja, aus Shizuoka. Ja, der Trick war jetzt nicht unbedingt mein Fall und auch ansonsten fand ich es eher mühsam, mich durch diesen Fall zu kämpfen, nachdem ich da schon den Kracherfall gelesen hatte zuvor. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen soll. Also im Vergleich zum Mystery Train Fall sind es bei mir nur 3 von 5 Eistorten. Ja, also ich schließe mich in meiner Bewertung Clemens und Kevin an. Ich vergebe 4 von 5 Verbänden, weil es ist überraschenderweise halt kein Detective Boys Fall nach einem Organisationsfall. Und es geht wirklich spannend weiter. Und man hat nochmal die kurze Schilderung, wie ihr schon sagtet, von Ai mit ihrem Erlebnis des Mystery Trains und ja, dann geht es halt mit dem neuen Fall weiter. Die besagte Person tritt auf, was auch für mich zunächst mal ein großer überraschender Schock war, weil man damit überhaupt nicht rechnet. und sich natürlich fragt, wie geht das jetzt weiter? Ja, der Fall an sich, ja, ist jetzt nicht unbedingt so besonders, aber ich denke, man kann ihn durchaus nachvollziehen und ja, wie gesagt, die Idee ist halt auch nicht schlecht, halt, dass Conan, wie gesagt, neben dieser Leiche aufwacht, hatten wir ja zuletzt, wie auch schon angesprochen, in dem Fall mit Kokoron. Und es ist ja zusätzlich auch noch ein Mord in einem abgeriegelten Raum. Und ja, es dürfte durchaus spannend sein, halt die Aufklärung des Falls zu verfolgen und eben auch, wie gewisse Personen halt agieren. Und ja, wie gesagt, auch das Ende lässt Raum für neue Spekulationen offen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, bei diesem kann man so sagen. Als ich diesen Fall gelesen hatte, wollte ich mich erst beschweren, dass es mittlerweile nur noch Mordfälle gab. Aber dann ist mir aufgefallen, huch, es kommt ja gleich ein Diebstahl. Also von daher war meine Kritik nicht mehr ganz so up-to-date. Aber ja, also verriegelter Raum war jetzt irgendwie ein bisschen häufig an der Reihe, hatte ich das Gefühl. Von daher, und Mord sowieso. Da muss man irgendwie ein bisschen Abwechslung rein. Richtig. Ich fand, einen Moment fand ich noch sehr lustig gemacht, nämlich der Moment, in dem der spezielle Trainer und sich dann... Der besagte spezielle Trainer. Genau. Und der Kommissar Sangyo Kumiso verwundert ist über diese Person und dann gab es noch so einen Konflikt in Sachen... Detektiv, Kogoro Mori als Meister, als Mentor. Fand das eher lustig, als er sich gewundert hatte, dass gar nicht, dass Kogoro gar nicht seine übliche Show abzieht. Das fand ich sehr genial. Mhm. Das gab's doch auch schon bei. Wollen sie nicht stimmt, erst ihre übliche Pose abziehen, dann machen sie immer Stimmt, ja. Letztes Mal auch schon nicht, bei, als der Fall mit Eri da war. Was ist denn da jetzt los? Mensch, Kogoro, sie enttäuschen mich. Was ich bei Kogoro Mori auch gut finde, ist sein Outfit in diesem Fall. Er sieht richtig gut aus, finde ich. Ziemlich gut gezeichnet. Aber der Bart ist leider nicht mehr ganz so schön wie im vorigen Fall. Ja, der ist irgendwie dichter geworden, oder? Nur gut. Herr Nacht, müsst ihr schön ins Fest, ne? Musst du wieder nachwachsen. Ganz manchmal. Durchgewirbelt vom schnellen Wind. Ich denke, so viel kann man sagen für Conan. Wird es in Zukunft gefährlich, ne? Also kommt einiges in Druck auf ihn zu. Nun gut, dann bauen wir den Druck erstmal ab und entspannen uns mit einem Kapitel. Gute Überleitung. Danke, danke. Und entspannen uns mit einem Kapitel, in dem Kaito Kid auftaucht. Ist zwar nicht so viel Entspannung, aber bezüglich der Hauptstory doch schon ein wenig. Ja. Obwohl natürlich auch Sera mit dabei ist, nicht wahr, Kevin? Absolut, ja. Maus, Totschlag, abgerissene Räume brauchen wir alles nicht. Wir haben Diebstahl mit Kaito Kid, nämlich... geht es wieder mal um einen Diebstahl. Es geht auch um Jirokichi Suzuki. Dieser hat nämlich vor, ein wertvolles Juwel auszustellen. Dieses wollte er woanders ausstellen. Aufgrund von vorherigen Ereignissen direkt in diesem Band hat er jedoch den Ausstellungsort verlegt. Und ich sag's mal so. Notgedrungen, ja. Notgedrungen, ja. Dennoch geht es weiter und er stellt vor den sogenannte Blush Mermaid, also Meerjungfrau, Blush errötet, ja, also quasi die errötete, die rote Meerjungfrau. Das ist quasi der Juwel und wie wir unseren Herrn Suzuki kennen, er hat ja immer ein paar Tricks vorbereitet und auch auf Lager, denn immer wenn er etwas von Kaito Kid stehlen lassen will, natürlich in der Hoffnung, ihn zu fassen, mit einer guten Show dabei. Ist auch Nakamori mit dabei? Richtig. Aber auch mit Nakamori wird es spannend, denn dieser Juwel ist dieses Mal nicht fest verankert. Dieses Juwel, wie sage ich das schön, ist beweglich und bewegt sich im Raum und möchte in diesem Zustand, in diesem Bewegungszustand von Kaito Kid gestohlen werden. Wie das alles klappen soll, kann ich jetzt natürlich nicht verraten. Was ich verraten kann, Ran ist dabei, Conan ist dabei, Sonoko ist dabei und wie Philipp schon sagte, Sera ist auch dabei. Spannung ist also garantiert, vor allem mit Sera. Wir wissen nicht, was sie da so mit zu tun haben könnte, zu tun haben will. Sie scheint ja wohl von Karate Kid auch angezogen zu sein, man weiß es noch nicht. Ja, es ist ja leider nur ein Kapitel, von daher würde ich sagen, ich möchte ab jetzt schon bewerten. Nämlich bewerte ich mit 3,5 von 5. Ich begründe auch gleich, ja, die Idee mit dem sich bewegenden, ja, Diebstahlobjekt finde ich genial, aber ja, der Kapitel selbst, also ich sag's mal so, am Ende des Kapitels denke ich nicht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Sondern eher, ja, okay, coole Idee. Aber ich glaube, ich lese jetzt lieber das Ergebnis. Ich glaube. Und zwar, ach, das war echt gemein jetzt von mir. Sorry an alle Zuschauer. Ich muss mich da gleich anschließen. Das ist mir nämlich gleich aufgefallen, als Aoyama diesen Band irgendwie konzipiert hat. Er muss sich ja gedacht haben, Mystery Train am Anfang, dann kam der Fall mit besagtem speziellen Trainer und ja, dann der Kaito-Kid-Fall, der übrigens 3 Kapitel umfasst, was man auch schon irgendwie merkt, finde ich, im ersten Kapitel, dass es 3 Kapitel werden. Hm. Wenn er das andersrum also gemacht hätte. Merkt, ja, also im ersten Kapitel, passiert schon sehr viel und auf jeden Fall, das gibt einem schon tatsächlich, auch von mir aus gesehen, sogar von mir aus, die Anzeichen, es kann nur ein 3 Kapitel fallen sein, ja. Ich muss jetzt leider spoilern, da ich darauf hinaus will, dass er die Fälle hätte tauschen können, wenn er gesagt hätte, Mystery Train Fall, dann Kaito Kid mit 3 Kapiteln und dann ein Kapitel von dem besagten speziellen Trainer. Oh, dann hätte der einen Mega-Cliffhanger gehabt. Das ist 2 Kapitel aber gewesen. Oh, ja. Er hat uns, ja. Er hat uns verschont, das ja. Oh ja, man hat uns verschont. In der Tat, ja, ne? Zwar auch ein Cliffhanger, aber ich meine, was ist der Cliffhanger im Vergleich zu sonstigen Cliffhangern? Also ein Kaito-Kid-Cliffhanger ist ja fast so gut wie ein, das wie das Detektiv-Lexikon. Nee, ich würde sagen, wie ein Filler-Episode. Das ist gemein. Aber am besten sollte der Band bei diesem Moment enden, als der spezielle Trainer Achtung schreit oder ruft. Ja, dann, genau. Dann bleibt alles ins Ungewissen. Und Conan, ne, die Augen zumacht, ja. Richtig, ja, genau. Nun gut, ich vergebe in diesem Fall 3 von 5 durchschnittliche Schaumgläser, Schaumdampf und Rauch, nicht wahr? Hier geht es ja nur um Schaum. Ja, ich habe überlegt, ob ich überhaupt schon eine Bewertung abgeben sollte oder nicht, weil der Fall, wie gesagt, ja, er ist eine vorläufige, kann es ergeben. Aber ich habe mich dann doch zu einer Bewertung durchgerungen. Da aber eben noch nicht absehbar ist, was großartig passiert, vergebe ich eine Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Abdeckplanen. Und es ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Einleitung, dass Kaito Kid und Nakamori mit dabei sind. Das war eigentlich klar, aber eben, dass Sera mit dabei ist, was in dem Sinne noch fraglich ist. Also die Frage ist ja noch, welche Rolle wird Sera halt einnehmen? Und es ist auf jeden Fall interessant mit ihr, es gibt lustige Stellen und ja, im Prinzip die Frage, wie halt Kaito Kid ein bewegendes Objekt stehen will, gab es bisher auch noch nicht und ich denke, das wird noch sehr interessant werden. Aber ich muss sagen, eine vorläufige Wertung ist zwar sehr schwierig, aber ich finde, insgesamt macht es doch einen sehr unterhaltsamen Eindruck insgesamt. Der tatsächliche Diebstahlmoment war ja nicht sonderlich spektakulär, aber überraschend und ein bisschen mysteriös, zweifelhaft. Nanu, was geht denn da vor sich? Warum denn das? Wie geht das denn? Haben die nicht vorher den Teppich überprüft? Und solche Sachen oder wie auch immer. Insgesamt aber sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und ich hätte theoretisch auch 4 geben können für den ersten Teil. Da ich den Fall nicht komplett kenne, lasse ich dann auch lieber auf der neutralen Ebene erstmal 3 von 5 hier zu geben, genau wie ihr. Und ja, insgesamt recht nett finde ich auch nach diesen schwerlastigen Ereignissen. Du sagtest ja vorhin, ich vergebe daher, mehr Jungfrauen wollte ich vergeben. Kevin sagte ja auch vorhin, errötete mehr Jungfrau. Ja, Flasch, errötet also, genau, und errötet war ja auch das Opfer bei Mystery Train, als es dem Täter geweichtet hat, ja, was den Täter natürlich sehr entzürnt hat. Der Politiker, an dem der Charakter vermutlich angelehnt war, hatte aber ganz andere Pläne. Ja, und was ich insgesamt sagen möchte zu der Beziehung Sonoko-Connen, ist mir in dem gesamten Band aufgefallen, dass immer wieder diese Momente zwischen Sonoko und Connen gaben, ne? Wo dann eben, wo sie sehr verärgert war über Connen, also irgendwie zwischenmenschlich läuft es zwischen den beiden irgendwie nicht gerade sehr gut, denn Connen macht irgendwie ihr alles kaputt aus ihrer Sicht, ne? Diese ganzen Rätsel oder ihre Ja, Tricks und die alles beiden, Mögliche, ja. also genau, also ich finde diese Stellen auch immer toll und das kann auch Gush Oyama mal gerne weiterführen. Also da gibt es immer was zu lachen. Also Sonoko kann Conan irgendwie gar nicht ausstehen. Und umgekehrt wahrscheinlich auch nicht, ne? Was ich also abseits des Falls noch sagen möchte, ist, dass ich gut finde, habe ich vergessen zum Mystery Train Fall zu sagen, dass diesmal auch nicht bestimmte Organisationscharaktere, die mal nicht verunglückt, gestorben oder getötet wurden, dass diese, die noch leben, zum Beispiel mal nicht aufgetreten sind. Also, dass man wirklich nur diese Charaktere, die auch wirklich etwas damit zu tun hat, einbaut und jetzt nicht irgendwie noch ein paar Scharfschützen aus dem Helikopter ankommen und nochmal in den in den Gepäckwaggon feuern oder so. Das finde ich gut Ja, mit gemacht. Chianti und Korn Also wäre noch da. mal was gewesen, wenn die noch dabei gewesen wären. Ja, ich glaube, die waren auch in dem Helikopter hinter dem Zug. Ich kann es Vermutlich, mir ja. vorstellen. Ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir kommen noch mal zum Detektivlexikon am Ende des Bandes, das Kevin ja schon Oh ja. kurz angesprochen hatte. Genau, da kommt auch endlich der Kommissar, den du vorhin erwähnt hattest, nicht willentlich, Ah, nämlich Furi. Shiratori ist da. Guck mal. Deswegen war das, ich habe mich schon gewundert, wo der Name auf einmal herkam. Ja, Ja, genau. wenn Kevin das häufig anspielt hier, dann. Ja, ich habe ja das Detektivlexikon gelesen. Es gehört für mich einfach zu einem Conan-Band dazu. Und Aoyama stellt dieses Mal Keisuke Shiratori vor. Und man müsste natürlich gleich an Shiratori denken. Vielleicht war das der Einführungsgrund. Und ja, dieser Shiratori ist auf dem Gebiet der Medizin unterwegs. Also er ist ein, wie beschreibt er das hier? Ein Detektiv, der Kriminalfälle in der Welt der Medizin mit chirurgischer Präzision löst. Also, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber aus dem Detektivlexikon geht halt hervor, dass er ja mit Hilfe von chirurgischem Fachwissen und sowas, Mordfälle und sowas im Krankenhaus, glaube ich, löst und dass er durch seine komische Art auch manchmal seinen Kollegen auf den Geist geht. Ja, hört sich nach Dr. House an, ne? Das fiel mir so ein, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, das letzte Mal. Gerade eben hast du es gelesen, oder wie? Nee, nee, nee. Alles klar. Naja, gut. Auf jeden Fall sehr interessant. Dann haben wir hinten noch die Verweise auf andere Serien, beziehungsweise die Special Romance Edition zunächst. Wenn ihr das genauso habt, dann freue ich mich, dann habe ich kein anderes Exemplar. Wir besprechen übrigens die erste Auflage, also wer die zweite hat, es könnten Unterschiede vorhanden sein. Ja, dann noch der Fehler bei Kaito Kid nach wie Ja. vor, den Olli ja mal entdeckt hatte, mit Ich hatte ja Kaito überlegt, ob sie es nicht mal behoben Koruba. Und hatten, ja. aber nee, EMA hat den Podcast leider noch nicht gehört. Oh ja, Mann, genau. Gut, dann sind noch weitere Serien dort hinten drin und ein Hinweis, wie gehabt, darauf, dass man den Band nicht von hinten lesen sollte. Wer es getan hat, vielleicht nochmal von der anderen Seite lesen, dann sind die Zusammenhänge auch ein bisschen klarer. Also nach 78 Händen, wer da noch hinten anfängt, ne, so, oh, schon wieder, ah, ab nächsten Mal von vorne dann hier und so. Das dauert noch ein bisschen bis nächstes Mal, nicht wahr? Das geht ja erst im April weiter. Ja, Da erscheint der Band 100 Tage 79, ungefähr noch. wo dann der ominöse Kaito-Kid-Fall aufgelöst wird. So, wir brauchen noch ein Gesamtfazit vom Band, nicht wahr? Und ich denke, ich kann es kurz machen. Ich vergebe 5 von 5 Zügen. Warum? Ist eigentlich klar, oder? Warum ist klar? Der Ja, erste Fall, definitiv. die anderen beiden mit 3 von 5 habe ich nicht in die Hauptwertung mit Wollte ich gerade einbezogen, sagen, ne? weil Also einfach der eigentlich. erste Fall so bombastisch, ja sogar Bomben mit dabei, ist, dass da einfach, es gibt gar keinen Platz für eine Viererbewertung, die ich hätte auch geben können, aber dafür ist nicht mal ansatzweise Platz im Zug. Der ist nämlich so Also, voller Action und ja. Charaktere, dass ich jetzt an Kevin übergebe. Ja, ich weiß nicht, ob man einen Fall, so lange auch sein mag, als Maßstab für den ganzen Band nehmen kann. Man könnte es definitiv, aber eine 5,0, nein, eine 4,9, ja, so bewerte ich mit 4,9. Der zweite Schrittfall dürfte es doch noch runter, tut mir leid. 4,9 von mir für den ansonsten grandiosen Band. Wow. Kaufen, kaufen, kaufen. Am besten über unseren Amazon-Shop. Ja, also ich finde jetzt den einen Kaito-Kid-Fall nicht unbedingt das Kriterium, was den Band runterzieht. Der zweite ist auch kein 5-Sterne-Fall. Also bitte. Ja, okay, aber für mich ist es trotzdem ganz klar ein 5 von 5 Narben-Akai-Outfit-Band, weil er wirklich, wie gesagt, die Organisation ist mit drin und der zweite Fall knüpft nahezu an den ersten an und es entstehen viele Mysterien, es wird ein bisschen was aufgelöst und Spannung ist da und Kämpfe, Conan versus Organisation und Spannung hier, Spannung da, also es ist einfach nur top, die Fälle sind nachvollziehbar und ja, kann man eigentlich nichts großartig anders zu sagen. Wir leben hier nicht mehr in der Zeit von Satoru Ando, wo man keine Meinung mehr haben darf. Ja, ich glaube, diesen Charakter sollte man noch einige Zeit in Erinnerung behalten. Ja, so einen gab es schon öfters. Vielleicht ist der das besagte Organisationsmitglied, das uns demnächst erwarten wird. Allerdings in U-Haft. Ja. Muss noch ein Buch schreiben. Im Gefängnis. Ja, richtig. Insgesamt würde ich sagen, habe ich überlegt, ob ich mich auch Kevin anschließe, in gewisser Weise, aber dennoch der generelle Eindruck deutet auf die 5 von 5 hin. Ja, was wollte ich denn geben? Ach ja, genau, das wollte ich geben. 5 von 5 Nagoya-Bahnhöfen. Und zwar aus einem Grund, denn, das hatten wir vergessen zu erwähnen, Nagoya ist ja auch die Haltestelle an dort, wo Gin und Wodka aus Urzeiten mal ausgestiegen sind, bevor der Zug in die Luft fliegen sollen. Das ist eine nette Anspielung von Gosho Aoyama auf den uralten Fall. Tja, das sollte nochmal erwähnt sein. Also an alle, die diesen Band haben, es ist, wann war das denn? Kapitel 33 war das. Ist doch mal interessant. Also heißt es, vielleicht haben ja Gin und Wodka ihren ständigen Wohnsitz in Nagoya und können daher nicht an unserem wunderschönen Gewinnspielen teilnehmen. Vielleicht schaffen wir auch das irgendwann, ne Kevin? Irgendwann bestimmt, ja. Nun gut, dann sind wir durch mit der Besprechung des aktuellen Bandes. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Wir haben gar keine Kaufempfehlung gegeben. Was sagen wir dazu, Kevin? Ich hab's gesehen. Olli? Kaufen! Boah, also, das ist auf jeden Fall... Es ist der Band des Jahres. Der Band des Jahres. Wenn wir bei anderen eine Kaufempfehlung gegeben haben, dann hier erst recht. Hier geben wir zwei. Kauft euch den Band doppelt. Wer bisherige Bände nicht gelesen hat, der muss auf jeden Fall, gehört irgendwie dazu. Ich habe schon von vielen gelesen, die sich nicht jeden Band kaufen, aber den trotzdem gekauft haben. Den kauft ihr euch. Weil er dazugehört. Und ich kann da nur, muss auf jeden Fall deine Empfehlung aussprechen. Und liest diesen Band verdammt nochmal und genießt ihn in vollen Zügen. Ja. Ja, alles klar. Das war's von mir. Ja, denn der Band rundet nämlich so ab von Band 60 bis Band 78 rundet er so die Geschehnisse erstmal ab. Nicht ganz, aber immerhin in einer Thematik. Das war's von uns. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, mach's gut. Bleibt sicher, ne? Ja, macht's gut, dann viel Spaß beim Lesen. Ja, ich würde mal sagen, wir drücken die Notbremse und halten den Zug. Lange nicht mehr gehört, dieses Stopp. Ziehen. So Doppu. Ja. We'll be right back. Next Comic Cast Hint. Jahresende.